هنا وقد ذكر أهل العلم أسماء هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الأوائل الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأوس أحد عشر رجلا، ومن الخزرج 62 رجلا، يعني 73 جميعا، ومعهم امرأتان، أم عمارة نسيمة بنت كعب المازنية، و أسماء بنت عمرو من بني سلمة، أم منع أو منيع. وحضر البيعة أو حضر العقبة العباس رضوان الله عليه. قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه العباس بن عبد المطلب، ويومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج لخزرجها وأوسها. قال لهم: إن محمدا منا، حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. بارك الله فيكم. أي لما اجتمعوا أو لن تسللوا، لماذا تسللوا؟ لأنه كان معهم من المشركين من قومهم، فما أرادوا أن يطلعوا على هذا الأمر البيع. فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، قام العباس رضوان الله عليه، ولكن قبل إسلامه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم كلاما واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم محميه، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو ذا شرف وإلى غير ذلك. فإذا أردتم أن تأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحموه وتحفظوه و يعني تتحملوا الذي سيصيبكم فخذوا، أما إذا ما كنتم تستطيعوا تفعلوا هذا الأمر فاتركوا النبي صلى الله عليه وسلم واتركوا في مكة. طبعا فقام القوم وتكلموا كلاما عجيبا سيأتي إن شاء الله. بارك الله فيكم. كعب بن مالك رضوان الله عليه، هذه جنسة جيشيشتي إكليات وإتسيل في ذا سوار وانت عندهم هاد كعب إتسيل فن إسلام فن عبد الله بن عمر بن حرام. عبد الله بن عمر بن حرام دي فاتح فن جابر وانت بكنت انت إسلام إشين جيشيشتي تبا اف ان فيهم فن مدينة und die waren mit ihnen und sie haben gesagt, die Leute waren eine Gruppe von Muslimen unter vielen, die nicht Muslim waren. Ja, aber die sollen zum Termin gehen, damit sie Treueid geben und damit sie das bestätigen, damit sie mit dem Propheten Muhammad sallam sprechen, aber sie können nicht so einfach gehen, ohne dass ihre Leute das wissen. Unter anderem gab es Abdullah bin Haram, ibn Amr bin Haram. Die haben mit ihm gesprochen und über Islam und er hat den Islam auch angenommen und er ist mit ihnen gegangen. Sie sind gegangen, das wird geheim, und langsam sind sie zum Termin gegangen, das war bei Al-Aqaba. Und dort haben sie gewartet, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Sie waren 73 Mann, 73 Männer und 2 Frauen insgesamt, die zum Propheten gekommen sind, damit sie Treueid schwören bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Gelehrten, die haben manche gesagt 75 Mann, andere haben gesagt weniger oder mehr, das spielt keine große Rolle, die Zahl. Wichtig ist, barakallahu fikum, dass es eine Gruppe von Al-Ansar, von Leuten von Al-Medina, den Islam angenommen hat. Und die kamen alle zusammen, damit sie mit dem Propheten Muhammad zusammen sprechen und damit sie ihn einladen zu Medina, dass er zu ihnen geht. Weil wenn sie den Islam annehmen, dann braucht er nicht mehr in Mekka zu bleiben, sondern der wandert nach Medina aus. Der Prophet kam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und es kam mit ihm Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radhiyallahu alayhi, der Onkel von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam auch und damit er das bezeugt, was sie tun wollen und damit sie sehen auch, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Familie hat, die ihn schützen. Und der Erste, der gesprochen hat, war Al-Abbas. Er hat ihnen gesagt, Leute, ihr kennt den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam und ihr wisst, dass wir ihn schützen und dass er eine Familie hat hier in Mekka und er lebt in seiner Stadt und in seinem Land und keiner kann ihm was Schlechtes tun. Wenn ihr wisst, dass ihr den Propheten schützt und unterstützt, auch wenn die Leute gegen euch kämpfen, dann nehmt ihr den Propheten mit. Wenn ihr wisst aber, dass ihr den Propheten nicht unterstützen könnt und nicht helfen könnt, dann soll er hier bleiben und er soll bei seiner Familie bleiben und in seinem Land. Sie haben gesagt, wir haben das gehört, was dein Onkel gesagt hat, o Prophet, nimm was du willst für deinen Schöpfer, dann für dich. Das werden wir akzeptieren. Wir werden alles tun, dass wir den Propheten schützen. Natürlich, das war wichtig in diesem Moment, dass ein paar Leute auch sprechen, weil das Vertrag war. Und früher war die Sache so, wenn sie Vertrag geben, das war mündlich und das genügt nicht wie heute bei uns. Du machst auch 20.000 Verträge, aber leider die meisten halten an ihre Verträge nicht. Oder die Helden, die halten die Verträge nicht mehr, sondern die halten ihr Versprechen nicht mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. ولما اجتمع القوم لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام العباس بن عبادة الأنصاري قال يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون الرجل؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم أو نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف، نهكة يعني نقص، على نقص الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. والعباس بن عبادة رضي الله عليه ما أراد بهذا الكلام إلا أن يشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث خلاص، لأنه كانت العرب إذا وعدت انتهى. وتكلمنا على هذا في أول مباحث السيرة، قلنا السموأل لما أخذوا ابنه وأرادوا أن يقتلوه على أن يعطي السيوف، ما أعطى السيوف وقتلوا ابنه، لأنه خلص أعطى كلمة، أعطاهم كلمة. ولذلك العباس بن عبادة قام رضوان الله عليه حتى يبين لهم هذا الأمر. قال زيبان فزملت العباس يثمر بن عبد المطلب دي أنكل فم خفيتن دي نخ كان مسلم باي بريكس دي هاد دس كزار. Das heißt, ihr wisst, der Prophet hat Familie, hat Land, hat Stadt, keiner kann ihm was tun. Und der muss geschützt werden. Wollt ihr das machen? Die haben gesagt, ja. Dann kam einer von Sahaba, Rasulullah alayhi, der ist Al-Abbas ibn Ubadah. Der war von Al-Ansar von Medina. Der stand auf. Der hat ihm gesagt, wisst ihr, was ihr jetzt macht? Wenn ihr treu eid, schwört, wisst ihr, was ihr macht? Die haben gesagt, ja, wir wissen. Der sagte, wenn ihr jetzt dem Propheten Muhammad s.a.w. Treueid gibt, das heißt, die Leute gegen, werden gegen euch kämpfen. Al-Ahmar al-Aswad, das bedeutet die Weißen und die Schwarzen. Das wird alle Leute, die werden gegen euch kämpfen. Die werden euch nicht in Ruhe lassen. Und das heißt, ihr werdet an Mangel von Vermögen und von Seelen leiden. Das heißt, es kann sein, dass die Leute euch angreifen, dass sie euer Vermögen wegnehmen und euch töten. Deshalb, wenn ihr das versteht, wenn ihr das versteht und ihr werdet mit diesem Risiko sozusagen leben, dass die Leute gegen euch kämpfen, vielleicht euch töten und euer Vermögen wegnehmen, dann könnt ihr jetzt Treueid geben. Wenn nicht, ihr könnt das nicht schaffen, dann nicht, dass ihr den Propheten an die Leute ausliefert und dann ist das die Schande im Leben und im Jenseits. Da haben sie gesagt, nein, wir werden den Propheten schützen, wenn auch unser Vermögen weggenommen wird und wenn unsere Leute getötet werden. O Prophet, wenn wir jetzt Treueid schwören, was werden wir bekommen? Er hat ihm gesagt, das Paradies. Also wenn wir die Religion, wenn wir für diese Religion opfern, was werden wir bekommen? Er hat gesagt, das Paradies. Da haben sie gesagt, streck deine Hand. Streck deine Hand. Und die haben dann Treueid geschworen. Und so war dieser Al-Bai'a. Barakallahu fikum. Dann Barakallahu fikum stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Thumma qama Rasulullah sallallahu wa sallam wa fatala al-Qur'an. ودعا الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم هذه البيعة فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة يعني أهل السلاح ورثناها كابرا عن كابر وكانت وساط رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يوجزوا في القول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين عينا وأن يعلموا بكم يفضحوكم بارك الله فيكم دن stand der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم und er hat angefangen zu sprechen. Er hat Allah subhanahu wa ta'ala, Lob preist und er hat zum Islam sozusagen aufgerufen, den Islam erklärt, er hat ein bisschen vom Koran rezitiert und dann sagte er, ihr sollt mir Treueid geben und ihr sollt mich schützen, wie ihr eure Frauen und Kinder auch schützt. Das bedeutet, ich bin von euch. Al-Bara ibn Ma'rur, ein Führer von Al-Madina, stand auf und er hat die Hand vom Propheten Muhammad s.a.w. genommen und er hat ihm gesagt, O Prophet, wir werden dich so schützen wie unsere Gewänder. Das bedeutet, wir werden dich schützen mehr als unsere Seele. Du wirst diesen Schutz genießen. Und wir sind Leute, die im Kampf aufgewachsen sind. Und die kennen, die wissen, wie sie mit Waffen umgehen. Und das haben wir von unseren Vorfahren bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ihnen, wenn jemand von euch redet, dann kurz nicht, dass die Mushrikin die Götzen dienen, euch sehen und dann sagen sie allen Leuten, diese Leute haben den Islam angenommen. Deshalb haben sie kurz gesprochen. Er hat nur zwei Wörter gesagt über Al-Mahm. Wir werden dich schützen, gib mal deine Hand, und er hat das gemacht. Dann Abu al-Haytham ibn al-Tiyahan قام كذلك فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا يعني عهودا إنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم يعني ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم يعني العقد خلاص الوفاء بالعقد أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم dann kam Abu Haytham ibn al-Tiyahan und er hat auch gesprochen. Der sagt, oh Prophet, wir werden dich unterstützen, wir werden dir helfen und wir werden für dich auch kämpfen. Wir werden unsere Seelen, unsere Familien verlieren und wir haben Verträge mit anderen Leuten. Nicht, dass wir mit dir alles den Weg mitgehen und am Ende lässt du uns allein und kehrst du zurück. Der Prophet sagte, Damm al-Damm, al-Hadm al-Hadm. Das wird Blut, Blut und Zerstören, Zerstören. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin von euch und ihr seid von mir und ich halte an eure Verträge und ihr hält meinen Vertrag. Das wird der Prophet Muhammad SAW hat ihnen versichert, dass er auch bei ihnen bleibt. Dann stand As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara قال سل يا محمد لربك ما شئت ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب إذا فعلنا ذلك فقال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال الجنة قالوا فلك ذلك أسعد بن زرارة stand auch auf und er hat gesagt O Prophet verlang was du willst für deinen Schöpfer und verlang was du willst für dich selber und dann sag uns was wir von Lohn bekommen von Belohnung bekommen wenn wir uns daran halten. Der Prophet Muhammad SAW sagte, ich verlange von meinem Schöpfer, dass ihr ihn allein und einzig anbetet und kein Schirk begibt. Und ich frage für mich und für meine Gefährten, dass ihr uns unterstützt, hilft und Platz gibt und dass wir wie von euch werden. Das heißt, wir haben das Gleiche, was ihr auch bei uns habt. Da haben sie gesagt, und wenn wir das machen, was bekommen wir? Er hat gesagt, Al-Jannah. Dann haben sie gesagt, du bekommst das. Also wir werden Allah allein einzig anbeten, wir werden dich schützen und deine Gefährten schützen. Dann, barakallahu fikum, haben die Leute angefangen, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bay'a zu geben. Taban Bay'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilka al-layla. واتخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم فكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. Dann hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ihnen gesagt, ich brauche von euch 12 Leute. Und diese 12 Leute, die sind Vertreter für ihre Familien. Dann haben die 12 Leute gewählt, 9 von Khazraj und 3 von Al-Aus. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا وارجعوا إلى رحالكم إلى مكانكم. ولكن العباس بن عبادة بن نضلة مرة أخرى رضوان الله عليه قال له كيف يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا لو أردت لنهجم على أهل منا كلهم ونحاربهم جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بهذا، ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وباتوا حتى الصباح. Dan had de profeet Mohammed sallam, nadat hij alles in orde gebracht hebben, de profeet Mohammed sallam had hem bevolen dat hij terug zu ihren Plätzen keren. Abu al-Abbas ibn Ubada ibn Nadla al-Ansari zegt: O profeet, wenn du willst, dan geeft u ons bevel. We werden onze schwerte nemen en we werden tegen alle leute die in Minna zijn kämpfen. De profeet zegt: Nein, Allah had ons damit niet bevolen. Kehrt nur zurück zu euren Plätzen. طبعا اهل قريش وصلهم شيء من الخبر انه قد بايعوا، ان الانصار قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبهوا، قلنا الانصار كانوا جماعتان، جماعة من المشركين كانت نائمة، والجماعة الاخرى هي اللي كانوا جماعة المسلمين اللي بايعوا ورجعوا، وقلنا تسللوا بحيث ما يروا، والله سبحانه وتعالى حفظ هذه المسألة. ولكن كفار قريش نمى لهم إلى الخبر، فذهبوا مباشرة للصباح إلى الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، نحن ما نريد حرب. فقام المشركون من الخزرج من أهل المدينة يحلفون بالله أنه أبدا ما صار هذا الكلام، كيف صدقوهم أهل مكة؟ بارك الله فيكم. أم فريل مورغن hebben die Leute van Quraysh geahnt dat zo was passiert. En ze zijn sofort zu den Leuten van Medina, zu Al-Khazraj gegangen. Er hat ihnen gesagt: Was ist los mit euch? Wir wollen gegen euch nicht kämpfen. Aber wir haben gehört, ihr wollt den Mann von uns wegnehmen und ihr wollt ihn unterstützen und gegen uns kämpfen. Es gab doch zwei Gruppen. Eine Gruppe von Muslimen, die sind zum Propheten gegangen, und die anderen, die sind geblieben, die haben geschlafen. Diese Leute, die geblieben sind, die geschlafen haben, die haben gesagt: Bei Allah gab es sowas nicht. Und wir wollen ihn nicht nehmen und wir wollen gegen euch nicht kämpfen. Da haben die Leute von Mekka ihnen geglaubt. Und die Muslime haben nicht gesagt. فلما تأكدت قريش من صدق الخبر بعد أن نفر الناس من منى فخرجوا في طلب الأنصار ولم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فأما المنذر فاستطاع أن يهرب منهم، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه ثم أقبلوا به إلى مكة يضربونه. وكان ذا شعر غزير حتى هتف باسم رجلين من أشراف قريش فخلصاه من أيديهم فانطلق إلى المدينة. Als die Mekkaner gefragt haben und sicher waren, es gab sowas. Und die Leute aber, sie waren schon, die Leute von Medina, auf dem Weg nach Medina. Sie haben ihre Pferde genommen und hinter den Leuten. Die wollten gegen die Al-Ansar kämpfen. Sie haben niemanden gefunden außer zwei: Sa'd ibn Ubada und Al-Munzir ibn Amr. Al-Munzir ibn Amr konnte fliehen, aber Sa'd ibn Ubada wurde festgenommen. Sie haben ihn nach Mekka geholt und sie haben ihn geschlagen. Wieso er den Islam annimmt und wieso er sozusagen den Propheten unterstützt gegen die Mekkaner. Er war ein Dichter und er hat sich erinnert, dass er immer zwei Leute von Mekka geholfen hat, als sie ihre Handelkarawanen gehabt haben. Er hat diese zwei Namen gerufen, die kamen und die haben ihm geholfen und er konnte dann auch nach Medina wegfliehen. لما رجع الأنصار الذين بايعوا ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها. فبدأوا يدعون مرة أخرى إلى الإسلام. ومن الذين أسلموا لما رجعوا عمر بن الجموح. عمر بن الجموح. وكان عمرو بن الجموح من سادات مكة عفوا المدينة. وكان له ابن اسمه معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان له صديق معاذ بن جبل، وكانوا قد أسلما. وفي قصة إسلام عمرو بن الجموح شيء عظيم حقيقة. فكانوا يأخذون صنم عمرو، كان عنده صنم يعبده، فيأخذوه ويرموه في بئر، فكان يأتي ويبحث عن هذا الصنم، يبحث عن هذا الصنم، فيأتي ينظفه ويغسله ويطيبه، ويقول والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. فكان إذا نام يأخذون هذا الصنم ويرموه مرة أخرى في بئر. فمرة وضع عمرو بن الجموح السيف عند الصنم وقال له إن كان فيك خير فامتنع، هذا السيف معك. فلما كان المساء أخذوا السيف وضعوه جانبا وأخذوا الصنم وعلقوه بكلب ميت وألقوه في بئر من الآبار. فبحث عنه عمرو بن الجموح فوجده في بئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وبان له صوابه وأسلم وقال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، القرن الحبل، كفا لملقاك إلها مستدل، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن بأحمد المهدي النبي المؤتمن. وهكذا أسلم أيضا عمر بن الجموح. Als die Leute dann zurück nach Medina kamen, sie haben den Islam oder sie haben zum Islam frei aufgerufen und sie haben gezeigt, dass sie Muslime geworden sind. Die Ansar, Radiallahu anhu. Und die Leute haben angefangen, den Islam anzunehmen. Unter anderem einer von ihnen, der war Führer von Leuten von Al-Madina, die ist Amr ibn al-Jamuh. Der war ein Führer von Medina und ein Mann, der angesehen war. Der hat ein Götze angebetet. Und diese Götze hat er immer zu Hause und er hat das immer geputzt. Und alles gemacht für diese Christen. Sein Sohn Mu'ad und Mu'ad bin Jabal, die haben den Islam angenommen. Aber sie wollten, dass der Vater von Mu'ad, dass er den Islam annimmt. Wie? Sie haben diese Götze genommen und sie haben das woanders getan. In Dreck. Er hat die Götze gesucht, dann hat er die Götze gefunden. Er kam, er hat das gewaschen und nochmal poliert und alles. Und er hat paar Nächte haben sie das mit ihm gemacht. Dann am Ende kam er mit einem Schwert zu dieser Götze. Und er hat dieser Götze Schwert gegeben. Er hat gesagt, jetzt, wenn die Leute zu dir kommen, dann kannst du dich beschützen und gegen sie kämpfen. Was haben sie getan? Sie haben das Schwert bei der Seite gelassen. Weil wenn sie was mit Schwert machen, dann ist er beleidigt. Sie haben das Schwert bei der Seite gelassen. Die haben diese Götze genommen und ein verendetes Hund geholt. Hund tot. Die haben beide mit einem Seil die Götze und den Hund mit einem Seil gebunden, dass er, und da haben sie das in einen Brunnen weggeschmissen. Der hat gesucht und gesucht, Amr ibn al-Jamuh, radhiyallahu alayhi. Am Ende hat er das gesehen. Als er das sah, der hat gesagt, bei Allah, wenn du Gott wärest, dann könnte das niemals passieren. Du und ein verstorbenes Hund zusammen, gebunden in ein Seil und ich bete dich an. Nein, du bist kein Gott, ich werde Muslim. Und er hat den Islam angenommen. Und er hat natürlich Gedicht, barakallahu fikum, gesagt, dass er den Islam angenommen hat. Amr ibn al-Jamuh. Er war auch, humpelt, ja. Er hat gehumpelt, radhiyallahu alayhi. Und er hat eine sehr schöne Geschichte, Amr ibn al-Jamuh. Später kommt das, wenn wir über Al-Medina sprechen. Das heißt, barakallahu fikum, die Lage ist so geworden. الوضع كان هكذا إذن أهل المدينة آمنوا مهاجروا الحبشة في الحبشة في مكة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعانون وفي المدينة أعلن الناس بإسلامهم وما بقي بيت من بيوت المدينة إلا دخلوا الإسلام بقي أمرا واحدا وهو الهجرة إلى المدينة وفي المرة القادمة سنتكلم بارك الله فيكم عن الهجرة إلى المدينة وبعد ما ننتهي من الهجرة إلى المدينة هكذا ننتهي من الجزء الأول من السيرة ثم إن شاء الله نتابع في الجزء الثاني وهو مرحلة المدينة قلنا الإسلام مر بثلاث مراحل أساسية مرحلة ما قبل الصدع بالدعوة في مكة ثم مرحلة الصدوع بالدعوة في مكة ثم الهجرة وطبعا المدينة اللي هي وقت المدينة سنتكلم بارك الله فيكم دي لاقي استنسو جزوغدا إن مكة إذ دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم مت بار صحابة دي بودن جفولتا وان دي كان كان دعوة من إيه كنت كان دعوة من مخن إن أبيسينيان زين بار مسلمة دو دي أوسكفاندت واغن وان إن مدينة haben die Leute den Islam angenommen und fast in jedem Haus von Medina gab es einen Muslim. Das heißt, die Lage war schon reif, dass der Prophet Muhammad SAW einen anderen Platz sucht und dort kann er die Dawa weiterführen. Und das ist die Sunna. Das ist die Sunna, das ist die Methode und das ist der Weg, wenn die Propheten in einem Land nicht mehr zum Islam aufrufen können, dann suchen sie sich ein anderes Land und die fangen dort an. Und so hat der Prophet Muhammad SAW gemacht. Deshalb reden wir das nächste Mal inshallah über die Auswanderung nach Medina. Und das ist natürlich das Letzte, was wir erklären von der ersten Phase. Wir haben zwei Hauptphasen. Phase in Medina und Phase in Mekka. Die Phase in Mekka ist mit der Auswanderung zu Ende. Und dann fängt die neue Phase oder die neue Epoche von der Da'wa und das war in Medina. Das nächste Mal machen wir Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Wenn man Fragen hat, dann bitte schön zum Thema natürlich. Wenn man keine hat, dann gehen wir nach Hause. Na. Das ist nicht unser Thema. Wir reden nicht über Badr. Wir reden jetzt über Mekka. Na. ليس من العشرة المبشرين بالجنة. عمر بن الجموح وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيدخل بعرجته الجنة. العشر المبشرون بالجنة أتوا جميعا في حديث واحد. أتى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه في الجنة. ثم أتى عمر قال بشره بالجنة. ثم كذا فأتوا العشر. هذا حديث. ولكن المبشرون بالجنة ليس فقط عشر. إست عمر بن الجموح فندن سين لويتن دي إن جنة كومن. عمر الجموح إس إن جنة Und er kommt in Jannah, radwallahu alayhi, aber der kommt nicht in dem Hadith von den Zehn, die ins Paradies kommen. Und die sind nicht nur Zehn, die ins Paradies kommen von Sahaba, die sind Hunderte. Ja? Aber Amr ibn Jamuh ist nicht von denen. Aber der Prophet sagte ihm, du wirst mit deinem Humpel ins Paradies kommen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ال 11 عشان لا تحكي 4 أم 1000 المهم 4 أم 1000 هذه